Auf der jüngsten Jahressitzung der UNO-Sonderkommission für die Verstärkung der Rolle der Charta und Organisationen hielt der Vertreter der TVRK eine Rede. Er verwies auf den Bericht Nummer A, Res 71-146, den die UNO-Sonderkommission für die Verstärkung der Rolle der Charta und Organisationen auf der Sitzung vorgelegt hatte, und offenbarte den prinzipiellen Standpunkt der TVRK. Er sagte wie folgt: In der UNO-Charta ist verankert, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gemäß der Gerechtigkeit und dem Prinzip des Völkerrechts handeln soll. Aber die anachronistische überlebte Denkweise und Voreingenommenheit des Sicherheitsrates bestehen weiter. Die heutige komplizierte Lage auf der koreanischen Halbinsel zeigt als ein repräsentatives Beispiel deutlich, welchen Weg der UN-Sicherheitsrat geht und wie er den Interessen eines bestimmten Landes dient. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen darf nicht mehr den USA billigen, dass sie die UNO als eine Arena für Gewaltanwendung und Willkür missbrauchen. Es gilt, möglichst schnell entsprechend der Forderung der Völkergemeinschaft die Demokratisierung der UNO mit der Reform des Sicherheitsrates im Mittelpunkt zu verwirklichen. Es ist eine sehr dringende Sache, dass man auf der koreanischen Halbinsel die Kriegsgefahr beseitigt und den Frieden und die Sicherheit schützt. Im Gegensatz zu Ziel und Prinzip der UNO-Charta halten die USA jedes Jahr mehrmals in Südkorea unter dem Deckmantel der jährlichen und defensiven Übung die groß angelegten gemeinsamen Atomkriegsübungen, um einen UNO-Mitgliedstaat mit Gewalt zu stürzen. Was schlimm dabei ist, ist, dass diese Aggressionskriegsübungen offen unter dem Schild der Kommandantur der UN-Truppen durchgeführt werden. Sowohl für die Wiederbelebung des unparteiischen Wesens und der Ehre der Vereinten Nationen als auch im Interesse der Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der asiatisch-pazifischen Region muss die Kommandantur der UN-Truppen unverzüglich aufgelöst werden. Die Delegation der TVRK erwartet, dass die UNO-Sonderkommission für die Verstärkung der Rolle der Charta und Organisationen gemäß ihrer Mission konkrete Handlungsmaßnahmen zur allgemeinen Reform der UNO ergreift, wie dass der Gewaltanwendung und Willkür vom Sicherheitsrat ein Ende gesetzt wird.